haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Auf der Flucht. Draußen regnete es ununterbrochen, und ein paar Rentner machten sich einen Spaß daraus, ständig den Pegelstand des Sees im Auge zu behalten, um einer allfälligen Überschwemmung ihres Hobbykellers früh genug entgegenwirken zu können. Eine Nachbarin erzählte im Treppenhaus von der Sintflut und dass danach wieder Ordnung auf der Erde herrsche. Ich erinnerte sie daran, dass das schon beim ersten Mal nicht besonders gut geklappt hatte. Sie hörte mir nicht zu und suchte nach neuen Opfern für ihre biblischen Apokalypse-Geschichten. Es war kurz nach neun an einem trüben Herbstabend. Ich ging in mein Büro und traf Herrn Zurlinden, dessen Blick nervös umherirrte. Sie müssen mir helfen, Maloney. Ich bin auf der Flucht. Dieses Schicksal teilen Sie mit Millionen anderen. Die meisten davon wären schon überglücklich, wenn sie mein Büro betreten würden. Nein, ich bin kein politischer Flüchtling. Die Polizei ist hinter mir her. Klingt übel. Was haben Sie denn angestellt? Ja, nichts. Ich habe nur meine Frau aus ihrem Büro abholen wollen. Soweit ich informiert bin, ist das nicht strafbar. Ich habe sie nicht ermordet. Aber, wer behauptet denn so etwas? Sie werden mich verdächtigen. Ich war am Tatort. Ich habe die Tatwaffe berührt. Ich habe kein Alibi und überhaupt... Schön der Reihe nach. Sie haben Ihre Frau von der Arbeit abholen wollen. Das Messer steckt in ihrer Brust. Grauenhaft, sage ich Ihnen. Grauenhaft. Ich habe es instinktiv herausgezogen. Ein böser Fehler. Ja? In der Regel sollte man das Messer drin lassen. Die Blutungen beginnen oft erst stärker zu werden, wenn die Waffe herausgezogen wird. Das wusste ich nicht. Wann fanden Sie Ihre Frau tot auf? Vor etwa einer Stunde. Haben Sie die Polizei benachrichtigt? Nein. Ich war letzte Woche im Kino. Dieser Film mit Harrison Ford, Dr. Kimble. Ich möchte nicht so enden wie er. Wieso? Am Schluss ist er doch ein freier Mann. Ja. Aber erst nach all diesen Verfolgungsjagden und dem Sprung ins Wasser. Das geht nicht, Maloney. Ich bin nicht Schwimmer. Sie müssen mir helfen. Es würde genügen, wenn Sie die Fingerabdrücke von der Waffe entfernen würden. Na, hören Sie mal, so etwas macht unser Eins nicht jeden Tag. 5.000. Ich zahle Ihnen 5.000, wenn Sie mich aus der Sache raushalten. Ich schaute gelangweilt aus dem Fenster. Der Regen klatschte an die Scheibe und eine matte Straßenlaterne schaukelte im Wind. Irgendwo auf dem Asphalt hörte ich, wie 5.000 runde Einfrankenstücke einen Tanz aufführten. Ich sagte zu Linden, dass er es sich in meinem Büro bequem machen sollte. Ich machte mich auf den Weg zu der Leiche seiner Frau. Es dauerte eine Weile, bis auf mein Klingeln ein Mann erschien und mich in sein Büro führte. Privatdetektiv? Arbeiten Sie für uns? Nein, ich bin im Auftrag von Frau Zurlinden hier. Tatsächlich? Und wie lautet Ihr Auftrag? Ich bin hier, um zu kontrollieren, ob Frau Zurlinden noch lebt. Tja, wieso sollte sie denn nicht mehr leben? Büroarbeit ist nicht sonderlich gefährlich, oder? Und mit Rauchen hat sie vor 3 Jahren aufgehört. Toll! Was für eine Firma ist das eigentlich? Sicherheitstechnik. Deshalb dürfte ich sie eigentlich gar nicht hier reinlassen. Aber es ist so einsam hier in einer solch verregneten Nacht. Ich arbeite häufig nachts. Meine Freundin ist Nachtschwester. Wo ist Frau Zurlindens Büro? Oben, Chefetage. Und wer ist der Chef? Bisschen viel fragen, ne? Ist mein Beruf. Das ist wohl das Gegenteil von einem Pfarrer, oder? Die haben nämlich meistens nur Antworten. Er fiel beinahe unter den Tisch und klopfte mir anschließend kumpelhaft auf die Schulter. Ich mag so etwas nicht und rammte ihm meinen rechten Ellbogen in den Magen. Er klappte zusammen und winselte, ehe ich ihm die Tastatur seines Computers auf den Kopf donnerte. Er landete flach auf dem Boden und der Computer gab ein freudiges Beep von sich. Im oberen Stock traf ich in Frau Zurlindens Büro tatsächlich auf eine Frau. Sie war allerdings alles andere als tot. Oh, wer sind Sie? Was wollen Sie? Antwort 1, Maloney. Antwort 2, Frau Zurlinden. Oh, die ist nicht hier. Ich bin Frau Wolf. Die Putzfrau. Nein. Aber ich putze manchmal zur Entspannung die Büros. Um diese Zeit? Na, wann denn sonst? Tagsüber arbeite ich als Sachbearbeiterin hier. Und wo ist Frau Zurlinden? Na, wo wohl? Zu Hause, in der Oben, Kino. bei Ihrem Liebhaber oder sonst wo, aber nicht hier. Wer hat Sie eigentlich hereingelassen? Dieses Gebäude wird überwacht. Der junge Mann aus dem unteren Stock war so freundlich. Giro, das sieht ihm ähnlich. Dabei weiß er genau, dass das verboten ist. Und wo ist Herr Metzger? Gute Frage. Er ist von einer privaten Überwachungsfirma. Eigentlich müsste er dafür besorgt sein, dass keine unbefugten Personen das Gebäude betreten. Sie schaute mich herablassend und wütend an, dann tauchte sie den Putzlappen in den Eimer voll Wasser und Spülmittel und machte weiter mit der Spurenbeseitigung. Ich ging nach unten. Giro schlief noch immer unter der Tastatur. Draußen vor dem Gebäude traf ich auf einen durchnässten Mann. Gian Maloney! Dann ist also doch etwas an dem anonymen Anruf dran. Was denn für ein Anruf? Jemand will beobachtet haben, dass hier in der Straße eine Leiche in einem Wagen abtransportiert worden ist. Im Regen. Und jetzt suchen Sie auf dem nassen Asphalt nach Spuren. Niemand soll uns vorwerfen, dass wir nicht Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen. Niemand, Maloney. Zudem wohne ich hier ganz in der Nähe. Schöne Gegend. Finden Sie nicht auch, Maloney? Da hinten ist übrigens der größte Friedhof der Stadt. Also im Sommer hat es da viele Vögel. Und Gezwitscher hört man überall hier in den Straßen. Er erzählte mir noch einige Geschichten aus seinem Quartier. Ich hörte nicht zu, nickte nur ab und zu mit dem Kopf und fluchte innerlich darüber, dass man mit Polizisten nicht gleich umgehen konnte, wie mit anderen Leuten, die einem auf die Nerven gingen. Er kostete das voll aus und laberte mir den nassen Kopf voll. Als er endlich ging, tropfte der Regen von meinem Kinn in mein Hemd und rann langsam meine Brust runter. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Taxi fahren. Ich ging zurück in mein Büro. Es war kurz vor Mitternacht, als ich dort auftauchte. Mein Klient saß am Fenster und schaute auf die verregnete Straße. Ich füllte zwei Gläser mit Whisky, doch Zurlinden lehnte das Angebot ab. Ich trank die beiden Gläser leer und fühlte, wie sich mein Magen in ein warmes Thermalbad verwandelte. Zurlinden stand auf und fragte mich, was er mich schon immer fragen wollte. Haben Sie die Spuren beseitigt, Maloney? Nicht nötig. Jemand war bereits dabei, den Boden zu schrubben. Was, wie bitte? War die Polizei schon da? Nein, nein, eine Frau Wolf hat im Büro ihrer Frau sauber gemacht. Frau Wolf? Die ist Sachbearbeiterin, die putzt nicht. Vielleicht ist das ihre heimliche Leidenschaft. Und meine Frau? Haben Sie die Leiche gesehen, Maloney? Nein, da war keine Leiche. Aber das ist unmöglich, das war echt, Maloney. Sie hatte keinen Puls mehr und das Messer steckte tief in ihr drin. Sie müssen mir glauben. Schon gut, irgendetwas ist da faul. Ich werde mich morgen darum kümmern. Morgen? Morgen? Und was mache ich in der Zwischenzeit? Keine Ahnung. Haben Sie keinen Fernseher zu Hause? Ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen. Die Polizei kann jeden Moment auftauchen. Blödsinn. Außer Ihnen glaubt niemand, dass Ihre Frau tot ist. Sie glauben mir also nicht. Sie glauben, dass ich spinne oder sowas. Ehrlich gesagt hatte Zurlinden damit nicht ganz Unrecht. Ich sagte ihm, dass ich ihn Punkt 9 besuchen würde und ich es vorziehe, mich allein unter meinen Schreibtisch zu legen. Er zog resigniert von dannen. Insgeheim hoffte ich, dass sich die Sache von alleine erledigen würde und seine Frau irgendwann in der Nacht bei ihm auftauchen würde. Doch als ich mich nach ein paar Stunden Schlaf auf den Weg zu Zurlindens Wohnung machte, ahnte ich, dass seine Frau nicht aufgetaucht war. Zurlinden sah so aus, als hätte er kein Auge zugetan. Kunz hat vorhin angerufen und sich nach meiner Frau erkundigt. Wer ist Kunz? Ihr Chef. Er hat sich gewundert, dass sie nicht zur Arbeit erschienen ist. Haben Sie schon was von der Polizei gehört? Nein. Es ist verrückt. Je länger ich es mir überlege, desto verrückter kommt mir die Geschichte vor. Wissen Sie, ich hatte kein inniges Verhältnis mehr mit meiner Frau. Wir haben uns auseinandergelebt. Aber als ich sie gestern in ihrem Büro liegen sah, da war es, als ob jemand einen Teil meines Lebens zerstört hat. Hatte sie ein Verhältnis mit einem anderen Mann? Möglich. Ich habe sie nie danach gefragt. Ihr Beruf hat ihr sehr viel bedeutet. Was hat sie genau gemacht? Chiffriergeräte entwickelt. Sehr komplizierte Dinge. Für Geheimdienste? Möglich. Sie durfte nicht darüber sprechen, auch nicht mit mir. Ich habe übrigens in ihrer Agenda einen Eintrag für heute gefunden. Sie hat um 12 im Hotel Metropolis eine Verabredung. Mit wem? Ja, steht nicht da. Es steht nur, dass sie das statistische Jahrbuch mitnehmen wollte. Das statistische Jahrbuch? Ja, in der Agenda steht, statistisches Jahrbuch nicht vergessen. Er zeigte mir die umfangreiche Agenda seiner Frau. Ich blätterte eine Weile darin herum, fand aber keinen weiteren Eintrag von Interesse. Ich sagte zu Linden, dass er in seiner Wohnung warten solle und machte mich auf den Weg in das Geschäftshaus, in dem sich alles abgespielt hatte. Ich traf auf den Mann, den ich am Abend zuvor flachgelegt hatte, und auf einen anderen Mann, der so aussah, als sei er in seinem Leben schon des Öfteren auf der Schnauze gelandet. Das ist der Detektiv von gestern Abend. Ja, was war eigentlich los? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Plötzlich wachte ich auf dem Boden auf und mein Schädel tat weh. Vermutlich ist Ihnen eine Flasche Tequila auf die Birne geflutscht. Ja, aber es lag weit und breit keine Flasche Tequila herum. Vielleicht hat sie ihr Computer leer gesoffen. Muss doch ganz schön trostlos sein, so ein Leben als Megabyte. Weshalb hast du den Mann gestern hereingelassen? Du weißt genau, dass wir so etwas nicht machen dürfen. Sie müssen wissen, dass wir einige sehr diffizile Unterlagen besitzen, Herr... Meloni, wenn's recht ist. Ja. Und Sie sind Kunz, der Mann, der Frau zu Linden vermisst, nicht wahr? Ja, sie ist nicht zur Arbeit erschienen, obwohl wir heute eine wichtige Besprechung haben. Im Hotel Metropolis? Nein, hier im Haus. Zeig Herrn Maloney doch bitte den Ausgang. Ich glaube, er findet ihn alleine nicht. Ja, tut mir leid, aber wir müssen vorsichtig sein. Ja, wenn sich herumspricht, dass Katie und Blady bei uns aus- und eingehen, dann verlieren wir Aufträge. Ich hätte ihn am liebsten gleich nochmals aufs Parkett befördert. Doch ich hatte noch nichts im Magen und auf nüchternen Magen verprügle ich nicht gerne Idioten. Ich ging ausgiebig frühstücken, landete danach in einer Bibliothek und las in einigen Fachzeitschriften, bis es kurz vor 12 war. Dann machte ich mich auf den Weg ins Hotel Metropolis. Das statistische Jahrbuch hatte ich mir ausgeliehen. Ich trug es unter dem Arm wie eine Krankheit, die ich mir unterwegs aufgelesen hatte. Eine junge Frau schien das überhaupt nicht zu stören. Sorry, aber ich glaube, wir sind miteinander verabredet. So, so. Und wie kommen Sie darauf? Sorry, wir hatten das doch so abgemacht mit dem Buch. Weshalb ist Frau Zurlinden nicht selber gekommen? Sie ist leider unpässlich. Haben Sie das Material dabei? Ja. Welche Seite soll ich Ihnen denn vorlesen? Sorry, ich finde diese Witze nicht komisch. Deswegen brauchen Sie sich doch nicht dauernd zu entschuldigen. Sorry, ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt wieder gehen. Richten Sie Frau Zurlinden aus, dass ich solche Tests nicht mag. Wenn sie mit uns ins Geschäft kommen will, dann bitte direkt und ohne zwischengeschaltete Idioten. Ich stopfe Ihnen gleich sämtliche Statistiken des Landes in den Hals. Im Übrigen gibt es noch andere Interessenten für das, was ich zu bieten habe. Vielleicht nebenan im Altersheim, aber nicht hier. Ich schmiss ihr das dicke Buch an den Kopf. Sie duckte sich und das Buch flog über sie hinweg und landete auf der Brust eines Mannes, der durch den Aufprall das Gleichgewicht verlor und auf einen Kinderwagen stürzte, aus dem ein Baby auf den Boden plumpste. Die Mutter schrie entsetzt auf, doch das Baby lachte nur und wand sich vor Vergnügen am Boden. Die junge Frau verließ das Hotel fluchtartig. Ich folgte ihr so gut es ging und es ging schlecht, aber immerhin, es ging. Als ich schon beinahe aufgeben wollte, sah ich, dass sie in einem Gebäude verschwand, das ich sehr gut kannte. Es war das Polizeipräsidium. Ich stand eine Stunde im Polizeipräsidium herum, ohne dass mich jemand als Person wahrnahm. Ich trank einen Kaffee aus dem neuen Automaten und stellte verblüfft fest, dass die Brühe ausgezeichnet schmeckte. Mein Lieblingspolizist erschien frisch gestärkt von seiner Mittagspause. Muss das sein? Maloney, ich habe gerade erst begonnen, das Mittagessen zu verdauen. Dann wird es höchste Zeit für ein kräftiges Dessert. Also gut. Wo steckt die Leiche? Keine Leiche. Eine junge Polizistin. Blond, grüne Augen und beginnt fast jeden Satz mit Sorry. Sorry? Sorry. Wo ist Ihnen denn die über den Weg gelaufen? Berufsgeheimnis. Wie heißt die Dame? Darf ich Ihnen nicht sagen. Sie ist Zivilfahnderin für spezielle Fälle. Betriebsspionage? Einen Moment, Maloney. Setzen Sie sich einen Moment. Kaffee? Seine Freundlichkeit war mir unheimlich. Er verschwand in einem anderen Raum und kam mit einer Tasse Kaffee und der blonden Fahnderin zurück. Der Kaffee schmeckte scheußlich. Von meiner eigenen Kaffeemaschine. Diese Automatenbrühe kann man nicht schlucken, finden Sie nicht auch, Maloney? Über schlechten Geschmack lässt sich nicht streiten. Ihre Geschmacksnerven sind aber in einem schlimmeren Zustand als die Fans von Michael Jackson. Sorry, aber was wollen Sie von mir? Eigentlich nichts, aber Sie wollten etwas von mir. Sorry, aber darüber rede ich nicht. Sagen Sie es ihm nur. Er lässt sowieso nicht locker. Uns lagen Informationen vor, dass Frau Zurlinden Regierungsgeheimnisse weiterverkaufte. Da wurde ich beauftragt, mit ihr ins Geschäft zu kommen. Was für Geheimnisse? Sorry, das geht nicht über meine Lippen. Sie können es meinetwegen auch im Gaumen gurgeln. Nicht so grob, Maloney. Die Frau kann Karate. Sorry, kann ich jetzt wieder gehen? Aber sorry natürlich. Genügt Ihnen das, Maloney? Es genügte mir vorerst. Wenn es tatsächlich stimmte, dass Frau Zurlinden Staatsgeheimnisse weiterverkaufte, dann erstaunte es mich auch nicht, dass die Frau nicht mehr lebte. Ich beschloss, endlich Licht ins Dunkel zu bringen, kaufte mir eine Taschenlampe und marschierte geradewegs zu jenem Haus, aus dem man mich Stunden zuvor rausgeschmissen hatte. Die meisten Gebäude, in denen Sicherheit großgeschrieben wird, gehören zu den unsichersten auf Erden. Ganz einfach, weil man sich so daran gewöhnt, ständig auf der Hut zu sein, dass man mit der Zeit überhaupt nicht mehr auf der Hut ist. Ich drang problemlos durch ein Seitenfenster ein und landete in den Fängen der heimlichen Putzfrau. Gut, dass ich sie treffe. Mir wird es langsam unheimlich. Die wollen mich rausschmeißen. Metzger haben sie schon gefeuert. Viel Geld haben sie ihm bezahlt. Mir haben sie auch Geld angeboten. Aber ich möchte nicht weggehen. Ich mag diese Arbeit. Weshalb haben Sie gestern Nacht das Büro von Frau Zurlinden geputzt? Herr Kunz hat mich angerufen, zu Hause. Ich solle sofort kommen, es sei wichtig. Er drückte mir den Putzkessel in die Hand und sagte, es gehe um die Existenz der Firma. Lag Blut auf dem Fußboden. Blut? Jesus, ich dachte, das sei Himbeerkonfitüre. Sie schaute entsetzt auf ihre Hände, als seien diese noch mit Blut befleckt. Ich ließ sie stehen und ging zwei Stockwerke höher. Vor dem Büro von Kunz blieb ich stehen. Hinter der angelehnten Tür hörte ich ihn, seinen jungen Mitarbeiter und meinen Klienten. Ein für allemal. Ihre Frau lag nicht tot in Ihrem Büro. Wenn Sie weiterhin solchen Unsinn erzählen, werde ich dafür sorgen, dass Sie auf einer Müllkippe landen, Herr Zurlinden. Genau. Ihre Frau hat Sie verlassen. Sie haben es immer schon geahnt. Wir bezahlen Ihnen sehr viel Geld, Herr Zurlinden, wenn Sie das der Polizei sagen. Ich denke nicht daran. Sie haben meine Frau umgebracht. Sie werden auch mich umbringen, wenn ich in das Geschäft einwillige. Blödsinn! Dran glauben müssen Sie nur, wenn Sie stur bleiben. Ihre Frau ist tot, das lässt sich nicht mehr ändern. Sie war selber schuld. Sie hätte uns in den Ruin geführt. Tja, Ihre Frau war ein Sicherheitsrisiko. Wenn herausgekommen wäre, dass sie geheimes Material weiterverkauft, tja, da hätte man uns sämtliche Aufträge gestrichen. Nein, Sie haben keine Chance. Ich bin nicht allein. Ein Privatdetektiv weiß ebenfalls alles. Er wird in wenigen Minuten hier sein. Ihnen ist nicht zu helfen, Zurlinden. Shiro, sei so nett und knall den Kerl ab. Ich kann nicht mehr sehen. Gerne, Chef. Soll ich in den Kopf oder ins Herz schießen? Ich spürte förmlich, wie Zurlindens Herz bebte. Ich wollte mich gerade bemerkbar machen, um die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, als Schüsse fielen. Hände hoch und an die Wand! Arbeiten Sie plötzlich! Und Maloney, kommen Sie doch auch herein. Hier drin ist es richtig gemütlich. Pulverdampf hing in der Luft. Zurlinden saß zitternd in einer Ecke. Kunz sah teilnahmslos auf sein Pult und sein Mitarbeiter starrte abwechslungsweise auf mich und die Pistole, die auf ihn gerichtet war. Der Polizist genoss diesen Moment sichtlich. Wenig später unterhielt ich mich alleine mit ihm. Vor einer Stunde wurde in einem Waldstück die Leiche von Frau Zurlinden gefunden. Ich kam sofort hierher. Weshalb hat uns niemand gesagt, dass die Frau vermisst wird? Hätte das etwas gebracht? Und ob, Maloney! Und ob! Ihnen brauche ich doch nicht zu sagen, dass strafrechtlich verfolgt werden kann, wer wissentlich vor der Polizei ein Verbrechen verheimlicht. Ach, wissen Sie, es kann eine ganze Menge strafrechtlich verfolgt werden und dennoch laufen die größten Verbrecher ein Leben lang frei herum. Damit hätten Sie wieder einmal eine sozialkritische Fußnote angebracht. Ich persönlich sage dazu nur eines, Maloney. Feierabend! Er verschwand durch die Tür und ich blieb mit meinem Klienten zurück. Er zitterte noch immer und brachte kein vernünftiges Wort hervor. Ich erinnerte ihn daran, dass ich trotz der tragischen Umstände auch von etwas leben müsse. Er nickte stumm und lud mich dann zu einer Pizza ein. So geht das.